Vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet. Er möchte hineingehen. Aber der Türhüter sagt, er kann ihn jetzt nicht hineingehen lassen. Der Mann denkt nach und fragt: Also später darf ich hineingehen? Das kann sein, sagt der Türhüter. Jetzt aber nicht. Das Tor zum Gesetz steht weit offen, wie immer. Und der Mann will hineinsehen. Der Türhüter sieht das. Er lacht und sagt: Interessiert dich das so sehr? Dann gehe nur hinein, auch gegen mein Verbot. Aber du musst eins wissen: Ich bin groß und stark. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer größer und kräftiger als der andere. Schon den dritten kann ich nicht mehr sehen. Da bekomme ich selbst Angst. So schwierig ist das? Fragt sich der Mann vom Lande. Ist denn das Gesetz nicht offen für alle? Aber jetzt sieht er den Türhüter genau an. Er hat eine große, spitze Nase. Da will der Mann doch lieber warten, bis der Türhüter ihm sagt, er kann hineingehen. Der Türhüter stellt ihm einen kleinen Stuhl neben die Tür. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er bittet immer wieder hineingehen zu dürfen und er ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter befragt ihn oft, will alles über seine Heimat und vieles andere wissen. Aber es sind Fragen ohne Interessen, wie sie große Herren stellen. Und am Ende sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht hineingehen lassen kann. Der Mann hat viele Dinge auf die Reise mitgenommen und gibt nun nach und nach alles, auch das Teuerste, dem Türhüter zum Geschenk. Dieser nimmt alle Geschenke an. Aber er sagt dann: Ich nehme es an, aber nur damit du nicht glaubst, etwas falsch gemacht zu haben. In diesen vielen Jahren sieht der Mann immer den Türhüter an. Er denkt nicht mehr an die anderen Türhüter, und dieser Erste scheint ihm der, der ihn nicht ins Gesetz hineinlässt. Er spricht in den ersten Jahren laut und böse über seine Situation. Später wird er alt und spricht nur noch leise mit sich selbst. Er wird kindisch. In den langen Jahren neben dem Türhüter hat er auch die Flöhe auf seinem Mantel gesehen und bittet auch die Flöhe, ihm zu helfen. Am Ende sieht er nicht mehr gut und er weiß nicht mehr, warum es immer dunkler wird. Vielleicht sind das ja nur seine Augen. Was er aber jetzt klar sieht, ist das Licht, das immer aus der Tür des Gesetzes kommt. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode denkt er noch einmal an all das, was er in der langen Zeit erlebt hat. Und da kommt er auf eine Frage, die er noch nicht gestellt hat. Er ruft den Türhüter zu sich, denn er selbst liegt schon am Boden und kann nicht mehr aufstehen. Der Türhüter muss sich ganz klein machen. Was willst du denn jetzt noch wissen? Fragt er. Alle wollen doch zum Gesetz, sagt der Mann. Warum hat in all den Jahren niemand anderes darum gebeten, hineingehen zu dürfen? Der Türhüter sieht. Der Mann ist am Ende. Er hört auch nur noch schlecht. Er will ihm helfen und brüllt ihn an. Hier konnte niemand anderes hineingehen, denn dieser Eingang war nur für dich. Ich gehe jetzt und mache ihn zu.